wir feiern! are lost in a place of sun and drifting away on the waves of your dreams to another day. Get into the flow and start to cry for the banging beats. Hold your hands up high. Seid ihr noch da? We'll be right back. Put your feet back on the ground, get down, put your feet back on the ground, get down, put your feet back on the ground, get down, get down. I want everybody to get there. See, it only takes a minute. If you want to put your feet back on the ground. Welcome to the Club 2004 live auf Sunshine Live hier bei euch. Something like this. Thank you. Party People! Welcome to the Club Tour 2004 live bei euch! Wo seid ihr? We are one. Hier ist die Party 2004, hier ist Sunshine Live, hier ist die Nummer 1, hier ist der Delta Music Park! Sunshine Live. Wir sind unter euch. Es ist ein bisschen zu leise. Hallo. seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. Ja. Komm, nehmen alle ein bisschen die Hände nach oben. So sind wir das gewohnt von euch. Das war DJ Lee von Megara. Geht das auch ein bisschen lauter?